Viertens, Skalierungslimitierung. Innerhalb einer Blockchain muss jeder Teilnehmer dieselbe Kopie der digitalen Datei besitzen, damit vollständiger Konsensus vorherrscht. Dies führt zu einem Limit an möglichen Updates pro Zeiteinheit, da jeder Teilnehmer die technischen Möglichkeiten besitzen muss, up-to-date zu bleiben. Die Limitierung wird anhand der Blockgröße festgelegt. Wenn man zum Beispiel weiß, dass ein Update ca. 250 Byte, also 0,25 Kilobyte groß ist, und ein Block maximal 1 Megabyte, also 1000 Kilobyte groß sein soll, so können in diesem Fall ca. 4000 Updates maximal pro Block und Zeiteinheit durchgeführt werden. Wollte man auf der Blockchain selbst eine höhere Skalierung erreichen, so muss man die Update-Größe verringern. Das jedoch ist nur zu einem gewissen Grade möglich, denn Information benötigt zumindest ein bisschen an Datenspeicher. Alternativ kann man die mögliche Speicherkapazität, also die Blockgröße, erhöhen. Dies verursacht allerdings eine erhöhte Datenmenge. In diesem Fall bräuchte jeder Teilnehmer nicht nur mehr Speicherplatz, sondern auch eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Um wirklich dezentral und inklusiv zu bleiben, muss man sich also am schwächsten Glied der Kette orientieren und muss den langsamsten und speicherschwächsten Standard nehmen. Sonst kreiert man eine Oligarchie, in der nur ein paar wenige Teilnehmer mit gut ausgerüsteten Rechnern vollständig am Konsensus teilnehmen können. Einige Blockchains versuchen, hier Kompromisse einzugehen, um diesen Nachteil auszuräumen. Sie verringern die Dezentralität, indem sie die Bedingungen für den Konsensus verschärfen. So nehmen nicht mehr alle am Konsensus teil, sondern nur mehr ein paar auserwählte Teilnehmer. Persönlich stehe ich dem sehr skeptisch gegenüber, denn dies führt an dem ursprünglichen Problem vorbei, zu dessen Lösung ja eine Blockchain eigentlich kreiert wurde. Will man Effizienz, so braucht man lediglich ein zentrales System. Ein System, das nicht zu 100% dezentral ist, wird im falschen Moment von der kontrollierenden Partei missbraucht. Deshalb glaube ich, dass solche pseudo-dezentralen Blockchains nur des Hypes wegen und nicht um der eigentlichen Lösung willen kreiert worden sind. Auch wenn es heute noch keine perfekte Skalierungslösung gibt, so halte ich persönlich die Off-Chain- oder Second-Layer-Möglichkeiten für die vielversprechendsten. Hier wird der Basis-Layer, also die Grundlage, als komplett dezentrale Blockchain mit all den Vor- und Nachteilen geführt. Danach können sich Teilnehmer der Blockchain zu einem Second-Layer, also einer zweiten Ebene, zusammentun und einen Teilkonsensus auf Basis der darunterliegenden Blockchain kreieren. Man braucht innerhalb dieser Gruppe nicht alle anderen außerhalb der Gruppe über Updates zu informieren. Außer diese Updates haben Auswirkungen auf Leute außerhalb der Gruppe. Wir werden auf diese Lösungen noch im Detail in einem späteren Kapitel eingehen. Fürs Verständnis ist wichtig, dass es essentiell für eine Blockchain ist, dass das Basislayer komplett dezentral und damit resistent gegen Zensur ist. So hat man immer ein Auffangnetz und braucht sich nicht auf andere Systeme zu verlassen. Will man dagegen eine Grundstruktur mit Zentralisierung bauen, so bringt man relativ rasch die Nachteile einer Zentralisierung in das System hinein und das ganze Konstrukt fällt in sich zusammen. Dies wird auch spannend, wenn wir uns am Ende des Buchs mögliche Blockchain-Alternativen wie das Tangle oder den Hashgraph ansehen.